zu Zeiten, die möchte man nicht haben. Anstatt zu feiern, da musst du dich vergraben. Bei dir zu Hause machst du das Beste draus. Die anderen gehen ja auch nicht raus. Es gibt die Tage, da will man sein Verein sehen. Man will ins Stadion, doch warum soll man hingehen? Da fällt kein Tor, da fällt nicht mal ein Schuss. Ja, und so denkst du voller Frust. Da hilft nur eins, das müssen wir durchstehen. Das können wir nur okay. Gemeinsam angehen. Da müssen wir ran, das gehen wir an. Und zwar mit allem Mann. Seine Partyfahne hissen. Doch dann auf einmal heißt es heute nicht.